Radio Marabu, in dieser Stunde spreche ich mit Manuel von Wanda über das dritte Album der Band. Wir hören uns jetzt auch auf 104,8 Osnabrück am Dienstagabend. Hört ihr die Sendung komplett auf www.radiomarabu.de, dann könnt ihr mehr Musik aus Österreich hören, denn Wanda kommen ja aus Österreich. Gespielt habe ich Falco, Peter Cornelius, Georg Danzer, Reinhard Fendrich, Georg Kreisler, Ludwig Hirsch und Sigi Maron. Das Ganze findet ihr auf www.radiomarabu.de on demand. Auf 104,8 jetzt noch eine Stunde. In 30 Minuten Nonstop Music Block drei weitere Titel aus Österreich. Kreisky, erste allgemeine Verunsicherung und Udo Jürgens und dann natürlich noch Wanda. Mit denen geht's jetzt auch los. Das zynische Schick mir die Post. Marabu 6150. Unser tägliches Kurzwellenprogramm. Täglich zu lesen auf www.radio-marabu.de. Links unter dem Datum. 6150. Jetzt. 6150. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll. Hier ist Europa 24. Nachrichten und Unterhaltung. Radio Marabu. Jetzt. 30 Minuten Marabu Musik. Schickt mir die Post schon ins Spital. Und schläfert Rico bitte ein. Sagt meinen Mädchen, es war schön. Sie sollen sehr langsam traurig sein. Kein Haus am Land für mich, oh je. Ich weiß genau, dass du verstehst. Kein Haus am Land für mich, oh je. Schickt mir die Post schon ins Spital. Schickt mir die Post schon ins Spital. Was sein muss, muss auch wirklich sein. Besucht die Mama, wenn sie schläft. Schlagt ihr für mich den Schädel ein. Schlagt ihr für mich den Schädel ein. Kein Haus am Land für mich, oh je. Österreich kennt, weiß, sie haben einen speziellen Humor. Das waren Wanda und hier Kreisky, das unverwechselbare Scheiße. Schauspieler. Eines Diktators, ein ganz lieber Kollege. I'm Rick Springfield, and you can hear Radio Marabu daily on shortwave 6150. Yeah. nonstop, 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. This is Nate from Decemberists and you're listening to Marcel on Radio Marabu. Das Ereignis hat den Kali umgepolt, seitdem weiß er, wo der Bartel den Most herholt. Er versetzt sein Aquarium und schnallt sich die Gitarre um. Der Vater, der schreit Sakrament, mein Bub, der spielt in keiner Band. Die Mutter Mutter fleht zum Himmel, Vater, bitt für uns, erspar uns das Theater. Go, Kali, go! Go, Kali, go! Vielleicht spielst du einmal im Radio. Go, Kali, go! Go, Kali, go! Vielleicht spielst du einmal im Radio. Der Schule sagt er Lebewohl, denn er studiert ja jetzt den Rock'n'Roll. Der Karli übt Tag ein, Tag aus, der Finger glüht, er lässt die Sau heraus und er spielt mit seiner Band um ein Gulasch und ein Bier am Wochenende. Sein Vater, der will ihn enterben, seine Mutter legt sich hin zum Sterben. Vorher schleppt sie sich zum Tabernakel, Herr sei mit uns, beendet das Debakel. Go, Kali, go! Go, Kali, go! Vielleicht spielst du einmal im Radio. Go, Kali, go! Go, Kali, go! Vielleicht spielst du einmal im Radio. Nach 15 Jahren Rock'n'Roll ist der Kali heute ein Idol. Er agiert dermaßen im Rampenlicht, dass die Masse vor Erregung niederbricht, weil es für volle Häuser bürgt, wenn der Kali die Gitarre bürgt. Der Vater klopft sich auf die Brust, weil er hat's ja schon immer gewusst. Die Mutter betet den Rosenkranz, Herr sei mit uns, mach ihn zur Nummer 1. Go, Kali, go! Der Bub spielt jetzt im Radio, in Wien, in Moskau und in Tokio. Go, Kali, go! Kauf uns ein Haus mit Bad und Klo und ein neues Auto sowieso. Go, Kali, go! Der Bub spielt jetzt im Radio, in Wien, in Moskau und was weiß ich noch wo. Go, Kali, go! Der Bub ist jetzt auch im TV. Wo? Das weiß ich nicht genau. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Marabu Retro. Marabu Retro. Marabu 80s. Nachts in der Stadt, irgendwo in einer dunklen Kneipe, da traf ich ihn. Einen guten Freund aus alten Zeiten, er sprach mich an, denn ich selber hätte ihn nicht mehr erkannt. Blass sein Gesicht, seine Augen leer in tiefen Höhlen, ich fragte nicht. Ganz allein begann er zu erzählen von seiner Not und dem Traum von einem unbekannten Land. Rot blüht der Mond und der Wind bewegt ein Meer. Blütenwald bleibt davon, nur ein weißer Staub in Plastiktüten. Rot blüht der Mond, Millionen Tränen nähren ihn wie Tau. Sagte mir, wollte mit dem Schicksal fangen, spielen, hab's nur probiert. Wollte einfach mal die Wirkung fühlen, so lief ich blind in das Feuer, in dem jeder Traum verbrennt. Heute ist mir klar, mit dem Teufel schließt man keine Wetten, ihn zahlt man bar. Sogar Kinder schlägt sein Gift in Ketten, wer denkt daran, wenn er rote Felder sieht im Orient. Rot blüht der Mond und der Wind bewegt ein Meer von Blüten. Wald bleibt davon, nur ein weißer Staub in Plastiktüten. Rot blüht der Mond, Millionen Tränen nähren ihn wie Tau. Plastiktüten, rot Tränen nähren ihn wie Tau. Playing one great song after another. Marabu. Marabu. Bebendes Warten auf den Schuss. Und jetzt. 30 Minuten Marabu-Musik. Nur auf Radio Marabu. Alternative music. I wanna see you, especially you. You don't know how much I miss you. I may be high, I may hide. Minuten Nonstop Europe's Alternative Music, die Breeders, Starcrawler, Udo Jürgens, EAV, Erste Allgemeine Verunsicherung aus Österreich, die Decemberists, Rick Springfield, Kreisky und Wanda auch aus Österreich. Wanda gleich zum dritten Album, Niente. Das ist Radio Marabu, täglich 8 bis 18 Uhr auf Kurzwelle 61.50. Wir hören uns auf 104,8 Osnabrück am Dienstagabend und rund um die Uhr auf www.radiomarabu.de. Schreibt uns Radio Marabu, Postfach 1166 49187 Bellen, Deutschland oder per E-Mail info@radiomarabu.de. Und gleich viel Spaß mit Wanda. 2018 mit Radio Marabu. Yeah! Lord Litter für Radio Marabu. Moral. Moral bezeichnet zumeist die faktischen Handlungsmuster, Konventionen, Regeln oder Prinzipien bestimmter Individuen, Gruppen oder Kulturen. So verstanden sind die Ausdrücke Moral, Ethos oder Sitte weitgehend gleichbedeutend und werden beschreibend gebraucht. Daneben wird mit der Rede von Moral auch ein Bereich von praktischen Wertvorgaben, Werte, Güter, Pflichten, Rechte, Handlungsprinzipien oder allgemein anerkannter gesellschaftlicher Urteile verbunden. Lord Little's Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Radiomarabu.de. Mit Marabu, der Empire Music Club in Jena. Pussingstraße 18 07745 Jena. Ein Termin für das Jahr 2018 am 23. Februar 21 Uhr. Ulla Meinecke und Band. Denn für dich tu ich fast alles. Ulla Meinecke mit Marabu, der Club Empire in Jena. In der Presse gab es Gerüchte, wir würden unsere Programme für die verängstigten westelbischen Bevölkerungsanteile demnächst in einer russisch untertitelten Sprachversion anbieten. Derartige Fake News weisen wir entschieden zurück. Marabu, tovarisch i tovarischi, will unterhalten, nicht unterdrücken. Marabu. Europe's alternative music. 6150 Kilohertz, Europa 24 mit Radio Marabu. Radio Marabu. Am Radio Marabu Telefon begrüße ich Manuel von Wanda. Hallo. Ja, servus. Hallo. Nach zwei großen Alben, Nummer 1 Alben, steht das dritte von Wanda ins Haus. Niente heißt es. Bitte erzähl mal was drüber. Also, der Albumtitel bedeutet nichts. Ist gut. Es ist in der Tat, es ist keine Kommerzlüge, es ist wirklich unser bestes Album. Das kann ich auch noch verraten. Ich habe es am öftesten von allen dreien bisher gehört. Wir haben es im Februar in 1,5 Wochen eingespielt. Und ja, es ist echt wert, sich mal anzuhören. Ja? Ich kann es nur empfehlen. Niente, das dritte Album von Wanda. Kritiker sagen nicht selten, ihr habt aus Österreich die deutsche Rockmusik gerettet. Also ich mag Zeitlebensmusik aus Österreich, zum Beispiel von Kreisky, aber auch bis zu den Wurzeln zurück, Ludwig Hirsch, Georg Kreisler. Was sind eure Wurzeln? Also die Wurzeln kommen aus dem Rock'n'Roll der 50er Jahre, in erster Linie mal. Von den Beatles, da hat es begonnen, irgendwie so. Da hat irgendwie alles begonnen mit den Beatles. Man könnte fast sagen, dass unser einziger Richter ist John Lennon. Oh ja. wenn wir ein Lied schreiben, spielen wir es zuerst dem John Lennon vor, und wenn er es absegnet, dann darf es auf eine Platte. Also er schaut von oben auf euch herab. Ja, voll, ja. Man könnte sagen, auf ein Lied, was es auf die Platte schafft, werden 100 Ideen verworfen. Was ist denn dein Lieblingslied von John Lennon? Von John Lennon? Das ist eine verdammt schwere Frage, aber ich würde jetzt spontan sagen, Strawberry Fields. Oh ja, was? Ist wohl vielleicht sogar, dass mein Lieblingslied von den Beatles überhaupt, ja. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Warst du schon am Leben, als John Lennon gestorben ist? Nein, da haben wir uns kurz verpasst. Na, ich war damals 9 Jahre alt und ich kann mich als Kind daran erinnern, dass Woman dauernd im Radio rauf und runter lief, konnte das aber noch nicht so zusammenbringen, hab aber daher auch eine tiefe Erinnerung an John Lennon, großer Musiker. Mhm. Okay, der Deutsche Musikexpress schrieb, ihr seid die vielleicht beste oder letzte wichtige Rockband unserer Generation. Bekommt man da am Ende nicht Angst vor sich selbst? Nein, das war ja, wir haben diesen Typen bestochen. Das hat uns, alles klar. 20.000 Euro hat er verlangt, damit er uns diese Zeile schreibt. Ja, so teuer war er dann aber nicht, oder? Wie bitte? So teuer war er aber nicht. Nein, wir kannten uns ja schon, ja, aber jetzt haben wir gedacht, so, dass er es so seine Redaktion durchbringt, der ein 20er. Gut. Ist sich ausgegangen. Alles klar, das sehe ich ein. Wir waren ja davor noch nicht reich, ja. Es kam erst mit der Zeit. Es hat sich gerechnet, es hat sich rentiert, sagen wir so. Ja, das denke ich auch. Und ich kündige jetzt gleich die beste Rockband ihrer Generation an mit der Single 0043. Was kannst du dir dem Song erzählen? wir haben bei diesem Lied, das Lied wurde in Echtzeit geschrieben. Also es wurde wirklich in 3,5 Minuten geschrieben. Es ist komplett ungebrütet, ungetüftelt, in Echtzeit aus dem Marco rausgeschossen. Dafür ist es klasse geworden, war Nummer 1 auf Radio Marabu und jetzt hier Wanda 0043. Es war ein schöner Wind und deine Haare waren auf. Wenn da zwei Häuser sind, sperr ich das Ältere auf. Das, wo wir Kinder sind, wir gehen gemeinsam hinaus. Dort geht ein schöner Wind und deine Augen waren offen, langsam betroffen, einsam und fern. Traurig, schöne Kindheit in 0043. Am Radio Marabu Telefon, Wanda, weiter geht's. Okay, Popmusik mit Amore, so nennt ihr eure Musik selbst. Was bedeutet euch die Liebe? Welche weiteren Themen sind euch wichtig? Naja, zum Liebesbegriff, zu unserem Liebesbegriff, zu unserem Begriff von Amore könnte man sagen, es geht nicht in erster Linie um... Warte, kannst du es schneiden? Ich muss kurz eine Zigarette anzünden. Warte kurz. Zünde an, das können wir schneiden. Warte kurz, ja, schon. Wir haben Zeit, machen wir das. Ist eine gewisse Gemütlichkeit gerade schon immer dazu. Kein Problem. So. Okay. Ja. Ach, scheiße, das habe ich jetzt mit kein Feuer. Okay, also. Der Begriff Amore, den sich Wanda angeeignet hat und erobert hat in den letzten Jahren. Es geht nicht unbedingt um die Bella Ragazza auf der Matratze, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Sondern es geht hier um Nächstenliebe, um Angstverlust, Angst loszulassen, Gewaltlosigkeit, um Nachsicht, Vergebung, kein Arschloch sein. Das sind unsere Bedeutungen eigentlich, die wir mit diesem Begriff, dieser Begriff beinhaltet für uns. Es geht nicht ums Ficken. Das sind Tugenden, die ich gerne teile. Ich komme aus dem Osten Deutschlands und bei uns gab es in den 80er Jahren ein Klassiker, komm doch mit zum Ritt auf dem Sofa. Also das ist damit nicht gemeint. Popmusik mit Amore, Wanda. Wie steht es mit der Liebe zu den Fans? Wie eng habt ihr Kontakt? Kontakt zu unseren Songs? Zu den Fans. Also Fans. Ja, also in erster Linie, wir bezeichnen die Leute, die unsere Musik hören, eher als Publikum, aber nicht als Fans. Wir gehen eigentlich nach jedem Konzert, gehen wir nach der Show noch zum Merch-Stand, weißt du, diese, wo man so ja verkauft und so. Führen noch ein paar Gespräche, so wenn sich's ergibt, eben dann mit unserem Publikum. Da bekommt man schon auch dann teilweise so interessante Geschichten erzählt, ja. Da wird einem das Herz ausgeschüttet so, und das ist uns sehr wichtig, dass das nicht verloren geht. Dass auch egal wie groß die Hallen werden, dass wir schon auch uns noch blicken lassen nach dem Konzert, so das weiß man, wenn man auf unserem Konzert, da weiß man das eh. Das ist zum Beispiel sehr wichtig. Aber es so eine Art Groupie-Kultur gibt's eigentlich nicht. Das ist ein Mythos aus den 80er Jahren, den sie verwendet haben für Drehbücher von Almost Famous oder so. Ja, okay. Bei der aktuellen Single Columbo scheint es aber kein Happy End mit der Liebe zu geben. Anders als beim Kommissar, der hat ja am Ende immer alles aufgeklärt. Seid ihr Columbo-Fans? Ja, heiß. Also die Serie Columbo ist, man könnte sagen, es ist eine Art Antidepressivum, das am Sonntagabend läuft. Bei das Pärchen in Columbo versucht ja verzweifelt, die kaputte Beziehung, die sich schon abzeichnet, zu retten und schafft es eben nicht. Eine der letzten Etappen einer schon verlorenen Partnerschaft ist ja halt dann ist oft am Sonntag Columbo schauen eigentlich. Ja. Ist ein klasse Track und den hören wir jetzt. Wanda, Columbo. Alles liegt auf deinem Bauch, nur wir zwei, wie im Columba, Columbo und Wanda am Telefon. Wir sprechen über die dritte LP. Wie stark ist der Druck mittlerweile seitens der Plattenfirma auf euch? Der Druck gibt es eigentlich keinen. Die einzige Erwartungshaltung, die wir zu erfüllen versuchen, ist unsere eigene und einfach Klassiker zu schreiben. Also wenn es einen Druck gibt, dann ist es unser eigener, aber es gibt weder von der Plattenfirma noch von unserem Publikum irgendwelche Wünsche oder Erwartungshaltungen, die auf uns niedergepresst werden. Das gibt's bei uns nicht. Also wir haben halt das Glück, dass der Marco, unser Sänger, dass der halt wirklich verdammt gute Lieder schreibt, die ganze Arbeit von selbst machen. Das stimmt auf jeden Fall. Sie sind zumindest auf jeden Fall einzigartig. Nicht nur Druck, es gibt auf jeden Fall aber auch negative Kritiken. Da ist zum Beispiel ein Kollege in Wien, der hat sich abgearbeitet. Das wurde auch im deutschen Rolling Stone verbreitet. Wie geht ihr mit negativen Kritiken um? Ah, mit Kritik? Also ich muss ehrlich sagen, ich würde urgern einen schönen, quasi objektiven Verriss mal lesen. Ja? Also es gab von, keine Ahnung, wie viel Wanderinterviews wird es geben aus den letzten 3 Jahren? So 300? Ja. Artikeln, ja. Die Quote ist so 1 zu 100. Also es gibt so 3 schlechte Artikel über uns und die sind alle sehr, die wirken alle sehr, sehr beleidigt. Also dass die Verfasser wirklich so, dass es ihnen schlecht geht, dass die wirklich, dein Leben traurig machen und sie sich jetzt so quasi wie so aufmüpfig irgendwie krantig da jetzt Scheiße schreiben über uns. Das ist eher langweilig, aber über einen wirklich gut argumentierten, fundierten Verriss, wieso wir Scheiße sind, würde ich mich echt freuen sogar, ja, also ja. Der hilft ja auch, also den Rolling Stone Artikel habe ich zumindest gelesen, da muss ich dir recht geben, das war eine Aneinanderreihung von eigentlich lächerlichen Formulierungen, ich wüsste auch gar nicht, mit was ich das vergleiche, vielleicht ein Catcar-Fan. Ja. Also, und dann gibt es dieses Fischverkauf, ich weiß nicht, das Ding, ja, das ist nicht gut und das ist halt irgendwie schade, weil, mein Gott, weißt du, wir sind hier angetreten, wir bringen ja nur Vorschläge, es darf jeder mit uns machen, was er will, ja. Aber es gab noch keine wirklich gute, schlechte Kritik, wenn du weißt, was ich meine, weißt du? Und wenn die Ablehnung zu uns jemanden hilft, sein Weltbild besser auszuformulieren und damit vielleicht näher zu dem zu kommen, was er halt, wo er hin will, indem er sagt, was er nicht will, ja? Ja. Finde ich das völlig okay, dann finde ich das sogar was Schönes. Das kann er machen. Also ich bin eigentlich auch ein recht scharfer Kritiker, habe bei euch aber relativ wenig zu meckern. Eine Kritik könnte aber in der nächsten Frage stecken. Die weiteren Pläne. Welche Überlegungen oder welche Überlegungen gibt es für das Konzept Wanda? Wie kann man weitermachen? Auch vielleicht in der Gefahr hin, dass man sich dann doch irgendwann wiederholt. Naja, also in unserem jetzt aktuellen Album beweisen wir eigentlich, dass wir uns nicht wiederholen, meiner Meinung nach. Also es wäre absolut schrecklich, wenn wir die Busse Baby und Bologna Formel jetzt wieder reproduziert hätten. Und deswegen sind wir jetzt eben beim dritten Album teilweise ein paar neue Wege gegangen, ohne alles über den Haufen zu werfen, aber haben uns schon ein paar Sachen getraut, die halt anders sind, weil uns ist lieber, man lehnt das dritte Album ab, als sagt uns nach, dass wir das gleiche nochmal machen, weißt du? Nenn mal 3, 4 starke Tracks. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch einen Song deiner Wahl hören. Was sind aber so für dich so die 3, 4 stärksten Nummern von diesem Album, neben den beiden Singles? Also, das musst du mir jetzt verzeihen. Ich hab das Album ja auch mitgeschrieben und aufgenommen und ich habe wenig Abstand natürlich jetzt, ja. Reflektierten Abstand zu, ich liebe jeden einzelnen Song. Ich finde, dass das Album in sich sehr gut geschlossen ist und man es im Ganzen durchhören sollte. Aber wenn du einen Anspieltipp zu den anderen beiden noch gern möchtest, würde ich Lascia mi fare empfehlen. Das ist ein Mitgröler halt, ja. Das ist nach 0043 ohne Schlagzeug, nach dieser verträumten Columbo-Nummer. Das ist ein Lied, wo du halt wirklich nicht am, du kannst nicht einmal sitzen bleiben, meiner Meinung nach, ja, wenn das Lied ist. Lasche mich fahre. Da lasse ich mich gleich mal überraschen, aber ich habe noch zwei kleine Fragen davor. Das wievielte Interview ist das heute für dich? Es ist ungefähr Daumenrechnung, dass, also zu dem Album oder überhaupt? Zum Album, zum aktuellen? Wir sind ungefähr auf 120, 130, schätze ich. Wow. Hast du noch eine Frage an mich? Wo sitzt du gerade? Ich sitze in Ilmenau im Thüringer Wald und Radio Marabu wird europaweit ausgestrahlt auf Kurzwelle übrigens, aber das schon seit 1984. Also wir sind da relativ lange dabei. So lange bin ich aber auch nicht dabei. So alt bin ich auch noch nicht. Bist du, was ist deine Lieblingsfußballmannschaft? Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Fußball, aber meine Freundin brüllt Hansa Rostock, die ist nämlich Fußballfan. Alles klar, dann lass dir von deiner Freundin ein bisschen was über Fußball erklären. Das macht sie recht oft, ich habe aber Ahnung vom Bier und ich habe mal eine österreichische Band interviewt, Kollegen von euch, ich glaube aus Linz kommen die, die hatten eine Lieblingsbiermarke, Otterkringer ist der Bringer, das kennst du vielleicht auch, oder? Otterkringer ist kein Bier. Sehr gut. Wir spielen jetzt Wanda und ich bedanke mich fürs Interview. Wir wären die besten einsamen Menschen aller Zeiten. the truth, the reason why was so amazed, such a lucky child, and then something died.